Abschnitt 1 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel: Psychologie der Betäubung, Teil 1. Kant hat eine Abhandlung über die lebendigen Kräfte geschrieben. Ich aber möchte eine Nänie und Trinodie über dieselben schreiben, weil ihr überaus häufiger Gebrauch im Klopfen, Hämmern und Rammeln mir mein Leben hindurch zur täglichen Pein gemacht hat. Allerdings gibt es Leute, ja recht viele, die hierüber lächeln, weil sie unempfindlich gegen Geräusch sind. Es sind jedoch eben die, welche auch unempfindlich gegen Gründe, gegen Gedanken, gegen Dichtungen und Kunstwerke, kurz gegen geistige Eindrücke jeder Art sind. Denn es liegt an der zähen Beschaffenheit und handfesten Textur ihrer Gehirnmasse. Schopenhauer. Ungeheuerliche Unruhe, grauenhafte Lautheit lastet auf allem Erdenleben. Um sie in ihrer letzten Tiefe zu verstehen, ist es notwendig, zunächst zu zwei fundamentalen Seelenmächten hinabzusteigen, die an allen Gebilden der Menschenkultur weben und in allen Erscheinungen menschlicher Wirtschaft lebendig sind. Einmal schlummert in unserem Geschlechte die Neigung, das Leben zu immer höherer Geistigkeit emporzutreiben. Der Mensch strebt zum Bewusstsein. Über das dunkle Chaos seiner rastlosen Begierden und primitiven Leidenschaften wirft er das formende Netz vernünftiger Disziplin. Er gestaltet das Leben rationell, er militarisiert und uniformiert es, er bändigt und bindet es in Vernunft. Dem aber widerstrebt eine zweite, ganz anders gerichtete und doch ebenso unausrottbare Seelenneigung. Das Bedürfnis nach Bewusstlosigkeit und Vergessen, unser Hang zu alledem, was das bewusste Wissen betäubt oder verdunkelt. Dieser Zug zum Subjektiven oder Irrationalen spricht sich gleichfalls in tausenderlei Gestaltungen der Wirtschaft aus. So wie kein animalisches Lebewesen sich dauernd auf der Höhe bewusster Wachsamkeit in schlafloser Gewecktheit zu erhalten vermag, keines den Wechsel von Nacht und Tag und den Wechsel zwischen Selbstbewusstheit und vegetativer Erneuerung im Schlafe entbehren kann, so kann auch das Menschengeschlecht als Ganzes eine dauernde Gewusstheit des Lebens nicht ertragen. Dieses Leben würde aufgebraucht, würde in all seinen Energien von der geistigen Aktivität erschöpft werden, wenn die Entwicklung zu Vernunft und Denken hin nicht durch jene ganz andersartigen, irrationalen Seelenmächte hemmend reguliert würde. Wie nach der Vorstellung der heutigen Physik alle kosmischen Energien sich in eine einzige Energieform umsetzen, nämlich in die Form der Wärme, um in dieser schließlich zum Aufbrauch, ja zum erstarrten Stillstand der Lebensbewegung, zur sogenannten Entropie des Kosmos zu führen, so scheinen auch alle Regungen der Seele zuletzt in eine einzige Energie zu münden, nämlich in die intellektuelle Energie, das heißt in die Form der Bewusstheit, um in ihr zur Ruhe zu kommen. Somit aber wird der Geist zum nagenden und zerstörenden Parasiten des Lebens. Die bewusste Regelung der Lebensfunktionen unterbindet und verbraucht die Energie zahlloser instinktiver, reflektorischer Fähigkeiten, durch die das Tier oder der Naturmensch dem höheren Menschen überlegen ist. Die unermessliche Mehrung und Verfeinerung jener wunderlichen Gebilde der grauen Hirnrinde, an die die Fähigkeit des wissenden Denkens geknüpft zu sein scheint, sie erfolgt nur auf Kosten des Großhirns und Rückenmarks. So bedroht der Fortschritt menschlicher Weltbewusstheit die Lebenskraft, die diesen Fortschritt tragen muss. so scheint unser Aufstieg zur Geisteskultur zugleich Abstieg des Lebens zu werden. So umdüstert die Ideale der gepriesenen Entwicklung der wachsende Schatten der Dekadenz, der Depopulation oder mindestens doch einer vitalen Schwächung und physischen Minderung des Menschengeschlechts. Hier aber greifen jene anders gearteten Lebensmächte steuernd und konservierend in das Getriebe aller vorwärtspeitschenden Gewalten ein. Das, was Nacht und Schlaf unserer körperlichen Erhaltung leisten, das leisten diese Mächte für die hohe Geistigkeit psychopathisch gefährdeter, komplizierter, später Individuen. Sie sind geistesfeindlich, antilogisch. Es ist daher berechtigt, dass man sie unter dem Gesichtswinkel fortschrittlicher Ethik als reaktionär und konservativ zu kennzeichnen versucht. Aber von einer anderen Seite aus gesehen, verwalten gerade sie die Heilkraft der Natur und erscheinen unentbehrlich und tief notwendig. Auch erweisen sie sich als in der letzten Tiefe der Seele verwurzelt. Und das am meisten bei jenen zahllosen Menschen, die bei einem Übermaß rationeller Momente der Lebensführung in ihrem Weltgefühl oder in ihren Idealen gleichsam vor sich selber davonlaufen. Welches sind denn nun diese antirationalen, das Bewusstsein retardierenden Lebensgewalten? Es dürfte ohne weiteres klar sein, dass sie nur im konservativsten Element der Seele, im Gefühle gründen können. Sie müssen die Lichtkraft des Verstandes, die Helligkeit des Wissens ebenso fliehen, wie sie sich an der dunklen Schwüle des Gemütes zu entzünden pflegen. Dieses gerade kennzeichnet sie als Antagonisten jener intellektuellen Energien, die alle Wärme des Lebens gefrieren, ja vergletschern machen und zuletzt nichts übrig lassen als nur eine weiße, kalte Flamme des Bewusstseins. Alle die Gewalten reinen Gefühls werden somit vor allem in religiösen Erlebnissen zentriert sein. Denn Religion ist die Macht, welche Gefühle, Stimmungen, Impulse des Menschen am radikalsten von ihren natürlichen Verwebungen mit aktuellen Interessen und faktischen, empirischen Elementen des Alltags ablöst. In ihr stellt die Seele ihr persönlichstes Hoffen, Streben, Lieben und Verlangen, nackt und unvertrübt, gleichsam in ein objektiveres Wertebereich hinüber. In ihr spiegelt sich das Ich, befreit von Tatsächlichkeit und Empirie, in ihr werden alle realen Inhalte, vom tragenden Weltgefühl, von der kosmischen Lebensstimmung abgestreift. Nur dieses Weltgefühl, nur diese Lebensstimmung selber ergreift sich in mythischen Bildern oder beziehungsreichen, vieles erregenden Symbolen. Alle großen Leitmotive, die im aktuellen Leben eingebettet liegen, werden damit aus ihren zahllosen praktischen Vertrübungen hervorgeholt. Sie werden in einem überempirischen, transzendenten Bereiche gesammelt, um von ihm aus rückstrahlend allem faktischen Leben Heiligung und Weihe zu verleihen. Alle Hoffnung ist hier nichts als Hoffnung, alle Liebe ist hier nichts als Liebe. Alle Angst, alle Sehnsucht, alles in der Wirklichkeit stets unerfüllte, verkümmernde, unerfüllbare Streben blüht sich hier aus und findet ein Ziel jenseits jedes bestimmten Zieles. Diese Emanzipation der rückwärts bindenden Mächte des Gemütes von allen den rationalen, korrigierenden, beständig umformenden Strömungen seitens der Wirklichkeit gibt der Religion ihre eigentümliche Sonderstellung unter allen Gewalten des Lebens. Nur eine einzige Lebensmacht kommt ihr gleich, ja übertrifft die religiöse an Absolutheit und Selbstherrlichkeit der Gefühlsbefriedigung, nämlich die Kunst, als die kontemplativ einfühlende, zwecklos betrachtende, ästhetische Stellungnahme zu den bunten empirischen Dingen dieser Welt. Und innerhalb dieses ästhetisch betrachtenden Erlebens der Welt ist es wiederum die Musik, die am innigsten der religiösen Erlebensform verwandt, am rücksichtslosesten von allen faktischen und zweckvollen Bestimmtheiten der Wirklichkeit gelöst ist. Denn auch Musik ist, wie Religion, eine alogische, irrationale, gefühlsmäßig unmittelbare Lebensmacht. Sie hat genau wie die Religion das bunte Narrenkleid des wirklichen Lebens von sich gestreift. Sie bietet nie etwas Bestimmtes, Einzelnes, glatt Umschreibbares, sondern in ihr reduplizieren sich alle die tragenden Grunderlebnisse der Seele, all ihr Fluten und Ebben, gehemmt sein oder emporsteigen, gesteigert oder bedrückt sein, alles Spannen, Entspannen, Zögern, Straucheln, Eilen, Stürmen, alles Stauen, Angleichen, Ausgleichen, verwickelt oder befreit werden, in dessen Formen unsere Willens- und Gefühlserregungen sich abspielen. Was wir aber diesen zahllosen Formen von Erregung etwa an deutenden Gedanken und symbolischen Erfahrungen unterlegen, auf welche empirischen Inhalte wir sie beziehen oder welche rationalen Gegenstände und konkreten Bilder des Lebens für einen jeden von uns aus dem Strome der Musik auftauchen und über ihrem Lebensbrause schweben, wie die Seelen der einst Lebendigen über den rastlosen Gewässern der Styx, das ist für das Wesen der Musik vollkommen gleichgültig. Denn dieses Wesen steht vollkommen jenseits oder diesseits aller konkreten Gegenständlichkeit. Nur so etwa, wie man das Leben eines jeden Tages auch mit in den Schlaf hinübernimmt, so dass es im Wandeln und Weben dunkler Gefühle aus den Träumen wie aus einer neuen und doch eigenartig bekannten Dimension sich widerspiegelt, so etwa nehmen wir das vertraute Denken und Sein des Alltags mit in die Musik hinüber. Dies aber geht die Musik selber nichts an. Für die Musik selber ist es so unwesentlich wie etwa für reine Zahlenlehre, dass man sie auch als Rechenkunst, für reine Logik, dass man sie auch als Denktechnik betreiben kann. An und für sich bietet Musik nichts als abstrakte Form von Lebensregung. Tempo, Dynamik, Agogik, Rhythmik, Modulation von Erlebnisverläufen. Ähnlich wie Mathematik, ohne alle Rücksicht auf faktische Anwendbarkeit und konkrete Belege, abstrakte Notwendigkeiten der Vernunft überhaupt festlegt. Musik geht also dem Strombett des Lebens nach, wie Mathematik das des Geistes nachzeichnet. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Klaus Missfeld.